WDR 5 Radio zum Mitnehmen. WDR 5 Erlebte Geschichten. Esther Bejerano ist jetzt 85 Jahre alt und sie wird nicht müde, Musik zu machen und davon zu erzählen, dass sie Auschwitz überlebt hat. Im vergangenen Jahr beschritt sie musikalisches Neuland. Mit der Kölner Saxophonmafia zusammen trat sie auf die Bühne. Gemeinsam kreierten sie einen neuen Musikstil. 1924 in Saarlouis als Tochter eines Kantors geboren, wurde Esther Bejerano 1943 mit weiteren 1000 Juden in Viehwaggons zum Abtransport nach Auschwitz gesteckt. Im Lager schleppte sie Steine, meldete sich für das Mädchenorchester, spielte dort Akkordeon und überlebte. Bei einem Todesmarsch 1945 konnte sie fliehen. Ab den 80er Jahren, als sie aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt war, trat sie mit der Band Coincidence auf, die jiddische und antifaschistische Lieder spielt. Albert Wiedenhöfer hat Esther Bejerano in Hamburg besucht. Am 20. April 1943 bin ich mit noch vielen anderen im Viehwaggon nach Auschwitz verbracht worden. Die alten Leute sind also zum Teil unterwegs gestorben. Ja, die konnten diese Strapaze überhaupt nicht aushalten. Und wir haben sie dann so an die Seite gelegt, damit wir nicht über sie rüberstolpern müssen. Das war natürlich eine ganz furchtbare Fahrt, weil in diesen Viehwaggons gab es keine Klosetts, also keine Toiletten. Es gab keine Stühle, es gab keine Bänke. Man musste auf dem Boden sitzen. Da hat irgend so ein Kübel gestanden in einer Ecke. Und vor den ganzen Leuten, die dort gesessen haben, musste man dann aufs Klo gehen, ja. Und das war wirklich unheimlich erniedrigend und ganz schrecklich. Also diese Fahrt, das werde ich nie vergessen, ja. Wir wussten gar nicht, wohin wir kommen. Aber das Wort Auschwitz, ja, das haben wir gekannt. Das haben wir schon im Arbeitslager zur Genüge gehört, weil man uns immer gesagt hat, wenn ihr also euch irgendwie sträubt, irgendwelche Arbeit zu machen, dann kommt ihr nach Auschwitz. Das war ja auch schon unter SS-Bewachung. Wir wussten nicht, dass Auschwitz ein Vernichtungslager ist, aber wir wussten, dass es ein ganz schlimmes Konzentrationslager ist. Auf der Rampe, wo wir angekommen sind, sind wir dann ausgestiegen aus diesem Waggon. Und zwei Männer in Zivil, das waren aber SS-Leute, die haben sich extra zivil angezogen. Die haben uns eigentlich ganz höflich empfangen und haben gesagt, also wer irgendwie krank ist, wer gehbehindert ist, Frauen mit kleinen Kindern, schwangere Frauen, Männer, die nicht gut laufen können, die sollen alle auf die Lastautos steigen. Da standen irgendwelche Lastautos. Wir haben gedacht, naja, so schlimm kann das ja nicht sein, wenn die Leute, die eben nicht gut laufen können und so, wenn sie ins Lager fahren, ja, dann kann das ja nicht so eine schlimme Sache sein. Und wir Jungen, wir mussten uns dann aufstellen in Fünferreihen und sind dann in das Lager marschiert. Und die Leute, die da auf die Autos gegangen sind, die haben wir nie wieder gesehen. Wir haben gesucht nach ihnen im Lager und später haben wir dann erfahren, dass diese Autos direkt in die Gaskammern gegangen sind. Ja, also die sind gleich vergast worden, die Leute. Ja, und als wir dann ankamen, da haben dann die SS-Frauen und SS-Männer, die haben da gestanden und die haben uns dann angeschrien, na, ihr Saujuden, jetzt zeigen wir euch mal, was arbeiten heißt. Und dann haben sie uns in einen großen Raum, man hat das Sauna genannt, die Haare geschoren, wir mussten uns nackt ausziehen. Die Frauen wollten sich eigentlich nicht nackt ausziehen, weil da auch noch Männer waren. Dann sind aber andere Gefangene, die schon länger dort waren, die haben dann uns gesagt, ihr müsst das unbedingt machen, ihr müsst euch ausziehen, sonst, also die werden euch erschießen, wenn ihr das nicht macht. Dann wurden wir auf dem linken Arm alle tätowiert. Ich habe die Nummer bekommen, 41.948. Ich kann mich noch erinnern, dass ich daran gedacht habe, mein Gott, wo sind denn diese ganzen Leute? Ja, wenn das eine Registriernummer ist, da müssen ja schon so und so viele vorher da gewesen sein. Wo sind sie? So viele Menschen können ja gar nicht in einem Lager sein, ja. Und dann haben wir gemerkt, wo wir sind. Also das ist ja kein gewöhnliches Arbeitslager. So wird man nicht behandelt in einem gewöhnlichen Arbeitslager. Da wussten wir also, wir sind in einem Konzentrationslager. Und dann wurden wir eingeteilt in Arbeitskolonnen. Wir sind aus dem Lager raus, jeden Morgen ganz früh auf ein Feld. Und auf diesem Feld lagen ganz schwere Steine. Und die mussten wir dann schleppen von einer Seite des Feldes auf die andere Seite des Feldes. Am nächsten Tag mussten wir dieselben Steine wieder zurückbringen. Das war eine Arbeit, die also völlig unnütz war. Aber die Devise der Nazis war ja Vernichtung durch Arbeit. Dadurch wollten sie uns eben schwächen, damit wir bald also krepieren. Und das war auch so. Also ich habe das, glaube ich, 2 oder 3 Wochen habe ich das gemacht. Also ich habe gemerkt, also meine Kräfte schwinden. Ja, ich kann das nicht mehr machen. Ja, und dann bin ich eines Abends in den Block gekommen, wo ich eben übernachtet habe immer. Das waren ja keine Betten, sondern solche Kojen. Da haben wir zu 7 und zu 8, manchmal zu 10 in einer Koje gelegen, ohne Matratze oder irgend sowas. Das war, gab's überhaupt gar nicht. Es gab auch keine Decken, es gab keine Kissen, nichts, nicht? Als ich dann zurückkam von der Arbeit eines Abends, habe ich gesehen, dass eine Frau da stand, die hat gesucht nach irgendwelchen Frauen, die irgendein Instrument spielen können. Und da habe ich mich gemeldet. Da habe ich gesagt, ja, ich kann ein Instrument spielen, und zwar Klavier. Die Frau, die hieß Tschaikowska, die hat dann zu mir gesagt, ja, also ein Klavier haben wir nicht, aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann werde ich dich prüfen. Da habe ich gesagt, ja, kann ich auch, nicht? Ich konnte überhaupt nicht Akkordeon spielen. Aber ich musste unbedingt aus dieser schrecklichen Kolonne raus, ja, weil ich hatte keine Kräfte mehr. Ich dachte, also das Einzige, was mich retten könnte, wäre, wenn ich jetzt ins Orchester komme, wenn ich dann nur Musik machen brauche und keine physische Arbeit. Darum habe ich gelogen und habe ihr gesagt, also ich kann Akkordeon spielen, aber ich hätte schon lange nicht mehr gespielt, und habe sie gebeten, sie soll ein bisschen Geduld haben. Ich werde versuchen, ob ich das noch kann. Ja, und da sagte sie zu mir, spiel mir mal diesen deutschen Schlager, du hast Glück bei den Frauen Bellamy. Ja, den kannte ich, diesen Schlager, und habe mich dann verzogen in irgendeine Ecke und habe dann versucht, nicht? Also rechte Seite war ja kein Problem, ja, aber links die Knöpfe. Wie sollte ich jetzt rausfinden, wo sind die richtigen Bässe für dieses Lied? Aber durch mein gutes Gehör habe ich das dann gefunden. Und ich habe das geschafft. Ich bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, so, jetzt kann ich das. Und sie hat mich aufgenommen ins Orchester. Das war mein Glück. Wir mussten morgens am Tor stehen und spielen, wenn die ganzen Arbeitskolonnen ausmarschierten. Und abends, wenn sie wieder reinmarschierten. Später hat sich die SS noch was anderes einfallen lassen. Nämlich, wir mussten am Tor spielen, wenn neue Züge ankamen, mit ganz, ganz vielen jüdischen Menschen aus ganz Europa. Die Gleise wurden verlegt bis zu den Gaskammern. Und die Menschen, die dort in den Zügen waren, die sind alle vergast worden. Und wir mussten da stehen und mussten spielen. Und wir wussten, wo die hinfahren. Wir wussten das ganz genau. Wir haben geweint, unsere Tränen sind gekullert. Wir konnten uns auch nicht dagegen wehren. Ja, wir konnten auch denen nicht zurufen, ihr müsst flüchten oder was weiß ich, das hätten sie auch gar nicht gekonnt. Aber wir konnten denen nicht helfen und wir mussten spielen, weil hinter uns die SS stand mit ihren Gewehren. Und wenn wir nicht gespielt hätten, hätten sie uns abgeknallt. Also es war das Schlimmste, was mir in Auschwitz widerfahren ist. Ja? 7 Monate war ich in Auschwitz und war im Orchester vielleicht ein halbes Jahr. Und dann gab es also den Befehl, dass alle diejenigen, die sogenanntes arisches Blut in den Adern haben, die müssen sich melden bei der Blockältesten, die kommen eventuell in ein anderes Lager. Es gab solche Gesetze für Mischlinge, also sogenannte Halbjuden. Und da gab es ein Gesetz, dass Mischlinge nicht in einem Vernichtungslager sein dürfen. So, und dann habe ich mich gemeldet, weil ich eben eine christliche Großmutter hatte. Ich wollte das eigentlich nicht, aber meine ganzen Freundinnen, die dort in dem Orchester waren, die haben gesagt, Esther, du musst dich unbedingt melden, ja. Vielleicht bist du die Einzige, die aus Auschwitz rauskommt. Und dann habe ich mich gemeldet. Und so habe ich dann die Begegnung gehabt mit Dr. Mengele, weil wir sind alle von ihm begutachtet worden. Wir mussten uns nackt ausziehen und mussten an ihm vorbeigehen und er musste begutachten, ob wir transportfähig sind. Dieser Dr. Mengele, der hat ja Tausende von Menschen in die Gaskammern geschickt. Und ich hatte zu dieser Zeit eine A-Vitaminose. Also mein ganzer Körper war voll mit Furunkeln. Da habe ich gleich gesagt, so, das ist mein Todesurteil. Der schickt mich sofort ins Gas. Also ich habe gezittert, nicht? Aber es ist gut gegangen. Er hat mich durchgelassen und ich bin dann eben nach Ravensbrück mit noch 70 Frauen in das schreckliche Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das damals kein Vernichtungslager war. Und da habe ich wiederum sehr großes Glück gehabt in Ravensbrück, weil ich habe erst Kohlenloren geschoben, das war auch eine schwere Arbeit, aber dann konnte ich mich melden bei der Firma Siemens AG und die hatten da so und so viele Hallen aufgestellt und hatten dadurch, dass sie eben diese ganzen Häftlinge als Arbeitskräfte hatten, haben sie also enorm viel profitiert davon. Und da habe ich mich gemeldet und bin dann bei Siemens aufgenommen worden und habe dort gearbeitet, in einer Montierhalle. Da haben wir Schalter für Unterseeboote zusammengestellt. Bis fast vor Ende des Krieges waren wir in Ravensbrück und sind dann aber alle raus, weil die Russen da schon davor gestanden haben. Dann sind wir auf den sogenannten Todesmarsch gegangen. Wir sind da kilometerweit gelaufen und wer nicht mehr laufen konnte und hingefallen ist, der wurde gnadenlos erschossen von der SS. Die sind dann auf der Straße liegen geblieben, ich weiß auch nicht. Es war einfach furchtbar. Und eines Tages plötzlich hörten wir, dass ein SS-Mann zum anderen sagte, es darf nicht mehr geschossen werden. Und das muss schon fast Ende des Krieges gewesen sein. Wir sind in einer 7er-Reihe gegangen und das waren alles Frauen, die mit mir zusammen nach Auschwitz gekommen sind. Die habe ich alle auf dem Todesmarsch wieder getroffen. Dann haben wir uns vereint in einer Reihe und sind in einer Reihe marschiert. Und da haben wir gesagt, so, jetzt dürfen die nicht mehr schießen, jetzt können wir flüchten. Und da haben wir das so gemacht, dass wir abgemacht haben, dass wenn wir durch einen Wald kommen, jeder einzeln dann verschwindet, so dass die das nicht merken, die SS. So haben wir das gemacht, bis alle 7 verschwunden waren und wir haben uns dann in dem Wald wieder getroffen. Dann haben wir die Sträflingskleidung ausgezogen. Wir hatten unter unserer Sträflingskleidung hatten wir Zivilkleidung an. Die kommunistischen Frauen in Ravensbrück haben uns den Tipp gegeben, wir sollen unbedingt, sollen wir uns organisieren, irgendwelche Zivilsachen, damit wir nicht mit dieser Sträflingskleidung rumlaufen müssen. Das war also ein unheimlich toller Tipp und wir waren denen unheimlich dankbar. Und haben das dann so gemacht und dann sind wir zusammen gelaufen, ja. Natürlich entgegengesetzt. Wir haben keine Ahnung gehabt, wo wir hinkommen, wo wir hingehen, ja. Und da kamen plötzlich amerikanische Tanks an auf der Straße. Wir sind zu denen gelaufen. Die haben uns hochgehievt auf ihre Tanks. Wir haben denen erzählt, wir haben ihnen die Nummer gezeigt. Die waren glücklich, dass sie uns helfen konnten. Also in diesem Städtchen Lübsch, da haben sie uns gleich einquartiert in ein Restaurant und plötzlich kamen die Russen an. Die Rote Armee ist einmarschiert in Lübsch. Wir sind raus, es war ein großer Tumult, ja. Und die Russen und Amerikaner, die haben sich umarmt und geküsst und wir immer dazwischen, ja. Das war also großartig. Die Russen kamen an, die haben geschrien, der Krieg ist aus. Hitler ist tot. Wir haben uns umarmt und geküsst und die haben gesagt, das muss jetzt gefeiert werden. Nicht? Ein Amerikaner und ein Russe, die sind dann in ein Geschäft gegangen, haben ein riesengroßes Hitlerbild rausgeholt, haben das auf dem Marktplatz angezündet und die ganzen Soldaten und die Mädchen, die sind alle um dieses Bild rum getanzt und ich habe da gestanden und habe Gramoschka gespielt. Und darum sage ich, die Befreiung vom Hitlerfaschismus war wirklich wie meine zweite Geburt. Weil wer hat denn gedacht, dass er nochmal aus Auschwitz oder aus Ravensbrück rauskommt? Alle sieben Mädchen. Uns war klar, wir bleiben nicht in Deutschland. Meine Schwester wurde ja von meinen Eltern schon im Jahre 1937 nach Palästina geschickt und mein Bruder nach Amerika. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Amerika zu gehen oder nach Palästina. Aber ich wollte nach Palästina. Wir sind erstmal nach Frankfurt am Main, von Frankfurt am Main nach Marseille mit dem Zug. Und in Marseille hat ein Schiff auf uns gewartet. Das war die Mataroa, so hieß das Schiff. Und wir haben gedacht, wenn wir nach Palästina kommen, das ist jetzt unsere neue Welt, ja. Und wir werden da empfangen als diejenigen, die eben so viel gelitten haben in den Konzentrationslagern. Da werden sie uns mit offenen Armen aufnehmen, aber das war nicht so. Damals gab es ja noch das britische Mandat. Und das britische Mandat wollte ja überhaupt gar nicht, dass wir nach Palästina einwandern. Ich bin zum Beispiel illegal nach Palästina, nicht mit meinem Namen. Ich hieß anders. Ich hatte ein anderes Zertifikat, ein Zertifikat, das schon mal benutzt wurde. Ich hieß damals Josefa Buddha. Das hat damals die Jewish Agency, die haben das alles organisiert. Naja, und so sind wir dann aber erstmal wieder in ein Lager gekommen, in ein Auffanglager. Das war in Atlit, ein Lager mit Stacheldraht und allem drum und dran. Wir waren entsetzt, dass wir jetzt auf einmal wieder in ein Lager kommen mit Stacheldraht. Also wir haben uns das wirklich anders vorgestellt und wir waren sehr enttäuscht. Meine beste Freundin, die Miriam Edel, die war auch mit mir zusammen dahin gekommen. Die hatte aber niemanden in Palästina, zu dem sie gehen konnte. Und man konnte nur aus dem Lager raus, wenn man jemanden hatte, der sich um dich gekümmert hat. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, ob sie bereit ist, die Miriam mitzunehmen. Das hat sie dann gesagt, das ist selbstverständlich. Miriam und ich, wir sind dann zu Tosca und Hans, zu meinem Schwager, und waren dann, also die ersten paar Tage waren wir dort und sind dann nachher in einen Kibbutz gegangen. Als ich nach Palästina kam, 1945, da habe ich gleich angefangen, schwer zu arbeiten und habe dann studiert, ja, und zwar Musik studiert. Und dann bin ich ausgebildet worden als Koloratursopranistin. Und dann hat man mir gesagt, wenn ich in die Armee gehe, dann habe ich die Möglichkeit, noch mehr Konzerte zu geben. Und dann habe ich mich zusammengetan mit einem Pianisten und einem Flötisten. Ich habe dann Opern und alle möglichen Arien gesungen und die haben mich begleitet. Und dann habe ich eben für die Soldaten gespielt. Ich habe dort also mindestens 200 Konzerte gegeben in dieser Armee. Ich war liiert mit einem anderen Mann, das ist auseinandergegangen, und der Nissim, der hat mich dann immer getröstet. Und dann nachher ist daraus eben eine Liaison geworden. Ja, und dann haben wir eben geheiratet am 23. Januar 1950. Und dann sind zwei Kinder auf die Welt gekommen und ich konnte dann nicht mehr so viel singen. Ja. Wir waren sehr arm. Nissim hat ganz, ganz viele Berufe gehabt. Er war erstmal Tischler, dann war er Diamantenschleifer und zum Schluss war er Autobuschauffeur. Das war also Highlight in Israel, Autobuschauffeur zu sein. Wir waren nicht einverstanden mit der ganzen Politik. Nissim musste immer in den Krieg ziehen. Das letzte Mal war er im Sinai-Krieg und er kam zurück und hat gesagt, das war das letzte Mal, dass ich mitgekämpft habe. Ich kann das nicht. Ich kann nicht gegen die Araber kämpfen. Es gab ja damals keine Kriegsdienstverweigerung. Und wenn er dann nicht in den Krieg gezogen wäre, dann hätte man ihn in den Knast gebracht. Und das wollten wir natürlich nicht. Und da haben wir gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen aus Israel weggehen. Also eigentlich der erste Grund war, ich konnte das Klima in Israel nicht vertragen. Ich war immer krank. Und die Ärzte haben mir gesagt, ich soll wieder in europäisches Klima gehen. Das hat keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir sehen, wo können wir hin. Und da ich dann meine erste Wiedergutmachung bekommen habe von Deutschland, da habe ich das Geld benutzt, um nach Hamburg zu kommen. Warum Hamburg? Weil ich wollte auf keinen Fall nach Saarbrücken, ich wollte auf keinen Fall nach Ulm. Ich wollte einfach nicht dorthin, wo ich mit meinen Eltern zusammen war, weil in der Zwischenzeit sind ja meine Eltern ermordet worden von den Nazis. Meine Schwester Ruth ist ermordet worden von den Nazis. Ich wollte einfach nicht darunter in diese Gebiete und habe gesagt, also wenn, dann irgendwohin, wo ich noch nie war, in Deutschland. Und das war Hamburg. Wir hatten Freunde in Hamburg, die haben uns immer geschrieben, die sind auch Israelis, die sind nach Hamburg gezogen. Und die haben uns geschrieben, oh, das ist so schön hier, gibt keine Nazis mehr und die Leute sind so nett und kommt doch hierher. Ich wollte mit den Deutschen nicht ins Gespräch kommen. Ich hatte immer Angst, wenn ich irgendjemanden auf der Straße gesehen habe, der ungefähr so in meinem Alter war oder ein bisschen älter, habe ich immer gedacht, mein Gott, vielleicht ist das der Mörder meiner Eltern, ja, oder der Mörder meiner Schwester. Das kann man ja nie wissen. Also ich habe nicht den Kontakt gesucht. Ja. Für uns war das Wichtigste, dass wir erstmal Fuß fassen. Die Edna war 9 Jahre alt, als sie hierher kam. Und Joram war 6, 7. Nissim hat sofort angefangen zu arbeiten, obwohl er kein Wort Deutsch sprechen konnte. Das war ziemlich schwierig, aber es ging. Später hat mein Mann eine Diskothek aufgemacht. In Uetersen, in der Nähe von Hamburg, mit noch einem jüdischen Freund. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Leute plötzlich gehört haben, dass wir Israelis sind. Und da haben sie angefangen, diese Diskothek zu boykottieren, haben da Schlägertrupps reingebracht. Das waren alles Nazis. Die haben die ganze Existenz uns kaputt gemacht. Die Polizei in Uetersen, die haben uns eröffnet, dass sie nicht in der Lage sind, uns zu schützen vor den Nazis. Und wir sollen doch diese Diskothek wieder verkaufen. Nachdem das schiefgegangen ist und mein ganzes Geld ist natürlich draufgekommen, ich hatte nur noch 10.000 D-Mark übrig und mit diesem Geld habe ich dann eine Boutique aufgemacht. In Eimsbüttel, also das ist so ein Viertel hier in Hamburg, wo viele Studenten und ziemlich viele linke Leute auch gewohnt haben. Und die sind dann eben immer in meine Boutique gekommen. Und da habe ich eben Leute kennengelernt, die in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes waren. Das waren zum Teil auch Leute, die selbst Widerstandskämpfer waren. Und vorher wusste ich überhaupt nichts davon, dass es Widerstandskämpfer gab. Man hat das ja totgeschwiegen, das schweigt man ja bis heute tot. Und die Leute habe ich kennengelernt und die sind dann meine Freunde geworden. Also mit den Leuten gemeinsam, mit diesen Antifaschisten, da besteht meine Arbeit, ja, mit diesen Menschen. Und seitdem kann ich sagen, fühle ich mich wohl in Deutschland. Sie überlebte die Hölle. Esther Bejerano und das Mädchenorchester von Auschwitz, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Albert Wiedenhöfer, Redaktion Mark vom Hofe. Heute in einer Woche vor der Eröffnung der Berliner Filmfestspiele, der Berlinale 2010, die erlebten Geschichten von Hans Eckelkamp, dem deutschen Filmverleiher. Nächsten Sonntag wie immer, 5 nach 7, morgens und abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.